إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, Barakallahu fikum. Und wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad al-Salihin. Und wir sind bei Kapitel 42, Kapitel 42. Vorzug des Gehorsams den Freunden oder Vorzug der Güte den Freunden, der Eltern, der Verwandten, Ehefrau und anderen, die Respekt verdienen gegenüber. Babu Fadli Birri Asdiqai Al-Ab Wal-Um Wal-Aqaribi Wal-Zawja Wasairi Mayyanduhu Ikramuhu An Ibn Umar Radiyallahu Anhuma أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وعطاه عمامة كانت على رأسه قال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير فقال عبد الله بن عمر أو ابن عمر عفوا إن هذا كان ودا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه فبين هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست فلان ابن فلان قال بلى فأعطاه الحمار فقال اركب هذا وأعطاه الإمامة وقال اشدد بها رأسك فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا العربي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه هذه الروايات كلها عند الإمام مسلم المؤلف رحمه الله ذكر أحكام بر الوالدين وصلة الأرحام ثم أتى المؤلف رحمه الله تعالى بفضل بر أصدقاء الوالدين حتى ليس الوالدين فقط الوالدان وإنما الأصدقاء لماذا؟ للعلاقة التي كانت تجمع الوالد أو الوالدة مع صديق أو صديقة بحيث أنه الذي يحسن إلى أصدقاء أبويه كأنه يحسن إلى أبويه أصلا فهذا ابن عمر رضي الله عليه يلقاه رجل من الأعراب كان يتردد على عمر رضوان الله عليه الأعراب هم أهل البادية البعيدون فأعطاه حمارا وأعطاه عمامة يشد بها رأسه فقال الناس يعني لماذا أعطيته شيء كثير فقال لأنه كان يود عمر رضوان الله عليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه يعني البر بالوالدين يعني كذلك أن تبر الذين كانوا يترددون عليهم ويعاملوهم في الدنيا. فلذلك قال هذا الرجل كان صديقا لعمر، فلما مات رضوان الله عليه عمر أكرمه ابن عمر لذلك. وهذا طبعا فيه امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ورغبتهم ومسارعتهم في أمور الخير، في أمور الخير. وكذلك في هذا الحديث عظم حق الوالدين على الإنسان، فحق الوالدين لا ينقطع بموتهما، وإنما كذلك بعد موتهما. وفي الحديث بارك الله فيكم سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن البر بابه واسع، ليس فقط في بر الوالدين وإنما في بر أصدقاء الأب وأصدقاء الأم. ذاك الإسلام يجعل المجتمع مترابطا، مجتمعا مترابطا. طبعا لما نتكلم عن هذه الأمور اليوم، ينظر الإنسان إلى المجتمعات المسلمة اليوم أو ينظر إلى حال المسلمين وأقول هل ممكن أن ترى مثل هذا الشيء؟ نعم موجود. الخير ما ينقطع، الخير ما ينقطع، ولو أن الشر كثير، ولو أن الباطل اليوم صار له دول وليس دولة، ولكن بارك الله فيكم يبقى في هذه الأمة خير. وقد تجد من الناس من يفعل تماما مثل هذا، لأنه يعني مثلا هذا موجود في بلاد المسلمين، تجد أن لأن جد فلان الفلاني كان قد أحسن إلى جد الآخر، فابن ابن ابن الابن يحسن إلى أهل الآخر، من باب أنه برا بوالديه وعدم إنكارا للمعروف الذي رآه. طبعا المسلم يا أخوة الأصل فيه أنه ما ينكر المعروف، فإذا أحد أسدى إليه معروفا كافأه، كما هنا ولو ليس معروفا كبيرا، وإنما الصداقة وود حبه لعمر جعل ذلك ابن عمر يكافئه على هذه المسألة. بارك الله فيكم. كابتل 42 فورزوك دا تugendhaftigkeit den Freunden, Eltern, Verwandten und Ehefrau und anderen, die Respekt verdienen gegenüber, die eigentlich, barakallahu fikum, die in der Religion, das, ich weiß nicht, die Besetzung ist total anders, als was gesagt worden ist, aufpassen. Sowieso sage ich, barakallahu fikum, diese Riyadu Salihin von Bavaria, man muss aufpassen, die Übersetzung ist nicht gut. Die Übersetzung ist nicht gut, deshalb müssen wir aufpassen. Eigentlich, das steht hier, dass man, oder Vorzug der Tugendhaftigkeit der Freunde von Eltern, Verwandten, von Vater, Mutter, Verwandten und Ehefrau und anderen, die eigentlich in der Religion befohlen worden sind, dass man ihnen großzügig gegenüber sein sollte. Also du sollst gut zu ihnen sein. Auf jeden Fall, Ibn Umar Radwanallah alayhi sagte, Ibn Umar Radwanallah alayhi sagte, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte, die beste oder tugendhafte, hier sagt Pietät, ist, wenn man sich um die Freunde seines verstorbenen Vaters kümmert. Das heißt, die beste Tugendhaftigkeit ist auch unter anderem, dass man die Freunde von dem Vater, wenn der Vater gestorben ist, gut behandelt. Natürlich im Leben ist sowieso, aber nach dem Sterben oder Ableben des Vaters auch, sollte man zu ihnen gut sein. Und Abdullah ibn Dinar erzählte, dass Abdullah ibn Umar einen Bedouin getroffen hat auf dem Weg nach Mekka. Abdullah ibn Umar hat ihn begrüßt und er hat ihm sein Esel gegeben, dass er drauf reitet. Und er hat ihm ein Turban gegeben, damit das auf seinen Kopf tut. Ibn Dinar sagte, wir haben Abdullah ibn Umar gesagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala dich verbessern oder besser. Die sind die Beduinen und die akzeptieren auch, wenn man ihnen etwas nicht viel gibt. Abdullah ibn Umar sagte, der Vater von dem war ein Freund zu Umar ibn al-Khattab, zu meinem Vater. Und ich habe dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich habe gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die beste Tugendhaftigkeit ist, wenn man sich um die Familienangehörigen der Freunde seines verstorbenen Vaters kümmert. Und eine andere Version lautet, Ibn Dinar sagte über Abdullah ibn Umar, dass dieser, wenn er nach Mekka reiste und zu müde wurde, um auf einem Kamel zu reiten, auf seinem Esel weiterritt, um leichter zu reiten. Und einen Turban um seinen Kopf band. Als er eines Tages auf seinen Esel ritt, kam ein Araber vom Lande, vom Bedouin an, ihm vorbei. Und Ibn Umar sagte zu ihm, bist du nicht so und so der Sohn des so und so? Der Mann sagte, ja, der bin ich. Abdullah gab ihm seinen Esel und sagte, reite du auf ihm. Er gab ihm auch seinen Turban und sagte, winde du ihn um deinen Kopf. Da sagten einige seiner Gefährten zu ihm, möge Allah dir verzeihen. Du hast diesen Menschen vom Lande den Esel gegeben, auf dem du leicht geritten bist, und den Turban, der deinen Kopf bedeckt hatte. Er sagte, ich hörte den Propheten sagen, die beste Pietät ist, wenn man sich um die Familienangehörigen der Freunde seines Vaters nach dessen Tod kümmert. Der Vater dieses Mannes war ein Freund von meinem Vater Umar ibn al-Khattab. Beide oder die drei Versionen, die sind alle in Sahih Muslim. Barakallahu fikum, es geht darum, dass in unserer Religion die Eltern eine hohe Position genießen. Und man muss gut zu den Eltern sein. Nicht nur zu ihnen, sondern im Leben, sondern auch nach ihrem Ableben muss man gut zu ihnen sein. Und damit man die Tugendhaftigkeit hier bestätigt, da sollte man auch gut zu ihren Freunden sein und zu Angehörigen der Familien von ihren Freunden gut sein, damit man beweist, dass man gut zu seinen Eltern ist. Das heißt, bist du gut zu deinen Eltern, dann sollst du zu deinen Eltern gut sein und zu ihren Freunden, die im Leben waren, und wenn die Freunde von ihnen auch gestorben sind, dann zu ihren Kindern musst du gut sein. So belegst du und beweist du, dass du Tugend bist und dass du gut bist. Und hier sieht man anhand dieser Überlieferung. Ibn Umar ist ein Gelehrter, ist einer der Besten unter den Sahaba, radhiyallahu anhum. Und er hat so viel Wissen gehabt, er hat sehr viele Schüler gehabt. Und trotzdem gibt er diesem Beduinen, der gibt ihm sein Esel, der gibt ihm sein Turban und der behandelt ihn sehr gut. Die Leute fragten, warum? Der hat gesagt, ja, weil sein Vater Freund vom Vater, von meinem Vater war. Und so ist im Islam. So sollte das im Islam. Natürlich aus diesem Hadith, Barakallahu fikum, gibt es verschiedene Themen, die wir lernen. Das erste ist, schaut mal, wie die Sahaba waren, radhiyallahu anhum, die Gefährten des Propheten. Wenn sie etwas vom Propheten hören, dass dies richtig ist, dass das gut ist, dann versuchen sie das zu praktizieren. Sie hören das nicht nur so einfach und das geht vorbei. Nein, sondern sie versuchen das zu praktizieren. Und das hat Ibn Umar gemacht. Dazu war das Recht von den Eltern, wie das groß ist. Und man sollte gut zu ihren Freunden auch sein. Drittens, Allah subhanahu wa ta'ala ist großzügig. Und die Großzügigkeit Allah subhanahu wa ta'ala beweist man anhand dieses Hadith, dass du nicht nur für deine Familie gut bist, oder deiner Familie gegenüber, sondern auch für die Freunde deiner Familie. Wenn man heute die Lage der Muslime anschaut, da stellt man sich die Frage, sind die Muslime so? Oder praktizieren die Muslime sowas? Etwas barakallahu fikum, in der muslimischen Gesellschaft heute ist es sehr schwer, die Religion zu praktizieren. Nicht nur bei Nicht-Muslimen. Aber ich sage, es gibt noch Leute, die sich an die Regeln des Islam halten. Und es gibt Leute, die Gutes praktizieren wollen. Und es gibt bis heute natürlich Familien, die behandeln die anderen Familien gut und die sagen, ja, vor 50 oder 60 Jahren waren wir in Not und der Großvater von dieser Familie hat uns geholfen. Deshalb vergessen wir nicht. So, barakallahu fikum, man sollte auch davon ausgehen, dass das Gute in dieser Nation, Al-Khayr, bei den Muslimen bleibt. Wenn das auch nicht so viel ist, wenn die Leute das nicht so, sage ich jetzt, sehen können. Aber es gibt Khayr und das ist der Beweis auch, dass der Islam eine starke Gesellschaft baut. Eine Gesellschaft, die nicht nur um den Kreis der Familie sich wieder spiegelt, sondern auch im Kreise der Freunde der Familie und der Verwandten. Und wenn die Muslime so wären, dann werden sie natürlich eine sehr schöne Gesellschaft bauen können und bilden können. Wallahu ta'ala ala ala. وعن أبي أسيد أو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال بين لما يقول بين يعني بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما الحديث ضعيف حديث مشهور جدا ولكن الحديث ضعيف وهو في ضعيف أبي داود لكن انتبهوا بارك الله فيكم على كل معنى الحديث يعني معاني الحديث فيها مثلا الاستغفار لوالديك الصلاة عليهما أي الدعاء لهما الصلاة عليهما هم الدعاء لهما لا شك هذا صحيح واستغفار لهما صحيح انفاذ العهد صحيح الوصية صلة الرحم أيضا صحيح إكرام الصديق صحيح ولكن هذه الرواية هكذا ضعيفة ولكن المعنى اللي فيها معنى سليم في روايات أخرى موجود فذلك بارك الله فيكم ما يكفي أن الإنسان خلص إذا مات أبوه وماتت أمه أن الإنسان ينساهما لا إنما على الأقل يدعو لهما ويصل الرحم إذا قلنا هنا إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه يعني أصدقاء فما بالك في الأقارب وصلة الرحم بارك الله فيكم حديث 347 das ist schwach das ist eine schwache Überlieferung bei Abu Dawud aber trotzdem Usaid Abu Usaid Entschuldigung Malik ibn Rabi'a al-Sa'idi berichtete einst saßen wir bei dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam als ein Mann aus dem Salama Stamm eintraf und ihn ansprach O Gesandter Allahs gibt es etwas worum ich mich jetzt noch für meine Eltern über ihren Tod hinaus kümmern kann? Der Prophet ﷺ antwortete, ja, wenn du für sie betest und um Allahs Gnade und Vergebung für sie flehst, für sie Versprechungen und Vorhaben erfüllst und die Verwandtschaftsbande, die durch sie bestehen, pflegst und ihre Freunde achtest. Die Überlieferung ist schwach. Aufpassen bitte. Die Überlieferung ist in dieser Form schwach. Aber die einzelnen Bedeutungen in dieser Überlieferung, die sind alle belegt durch andere Hadithe. Durch andere Hadithe. So das Hadith, dass man das zusammenbringt, das ist wahr. Aber die Überlieferung ist natürlich erstmal, dass du Bittgebet für deine Eltern machst, ist klar doch. Allah sagt das im Koran. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Und sprich, o mein Herr, verzeih ihnen, schenke ihnen Barmherzigkeit, weil sie mich groß erzogen haben. الاستغفار لهما, dass man für seine Eltern um Verzeihung bittet, ist doch klar. Drittens, dass man das macht, was sie von Testament hinterlassen haben oder was sie von ihren Versprechungen an andere, dass man das erfüllt und dass man die Verwandtschaftsbande pflegt. Weil diese Bande durch die Eltern kommt. Das heißt, weil diese Eltern verwandt sind mit den anderen, dann musst du auch musst das pflegen. Und am Ende der Freunde von ihnen musst du gut behandeln, weil das in einem anderen Hadith steht, gerade von Ibn Umar. Auf jeden Fall, diese Überlieferung ist sehr, sage ich jetzt, bekannt und sehr berühmt, aber die Überlieferung an sich selbst ist schwach, aber die Bedeutung ist mit Sicherheit authentisch und richtig, weil wir das in anderen Hadithen haben. Das heißt, nicht, dass man sollte das bitte verstehen. Wenn die Eltern sterben, heißt nicht, dass man keine Verpflichtungen noch den Eltern gegenüber hat. Es gibt noch Verpflichtungen. Es gibt noch gute Taten, die du oder Handlungen, die du für deine Eltern machen kannst. Unter anderem das, was hier gesagt worden ist. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد متفق عليه وفي رواية وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول أرسل بها إلى أصدقاء خديجة وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد فارتاح هو بالحاء وفي رواية فارتاع أي اهتم يعني هم صار عنده أو ارتاح فهذه الرواية أولا فيها مسألة أن الغيرة بين النسوان وهذا ما في شيء يعني الغيرة موجودة ولكن الغيرة غيرتان غيرة مدمرة وغيرة بناءة إذا المرأة غارت على أختها على زوجة يعني الرجل وهذه الغيرة أدت إنها تعمل أفضل وتحاول أن تكون الأفضل فهذا أمر طيب أما أن الغيرة تجعلها والعياذ بالله تظلم أو تقع في المحظور فهذه غيرة مدمرة وليست بناء وفي هذا الحديث كذلك إثبات حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضوان الله عليها وأنه كان دائما يذكرها بخير لماذا؟ لأنها واسته بمالها وأعانته رضوان الله عليها وكانت نعمة الزوجة وكان له منها ولد بنات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة إلا واحد هو إبراهيم أما البقية كلهم منها خديجة رضوان الله عليها وطبعا بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت من قصب في الجنة رضوان الله عليها فكان يا أخوة إذا ذبح شاة يهدي النبي صلى الله عليه وسلم لخلائلها وصديقات خديجة برا لها وحبا لها. وفي هذا يا أخوة أن الإنسان إذا عمل خير لإنسان يحب الآخر فكأنه يبر الأول. مثلا أنت تعرف صديقك إنسان وله صديق، فأنت تعامل الصديق الآخر بطيبة وبحسن خلق برا لصديقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم برا بزوجته التي ماتت رضوان الله عليها كان يبر صلى الله عليه وسلم صديقات خديجة. وكانت إذا أتت أختها هالة فكان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فيتذكر خديجة صلوات الله وسلامه عليه. Es erzählte die Mutter der Gläubigen Aisha, radhiyallahu anha, folgendes: Auf keine Frau des Propheten Muhammad war ich so eifersüchtig wie auf die erste Frau des Propheten Khadija, obwohl ich sie nie gesehen habe. Aber der Prophet erwähnte sie des Öfteren. Wenn er eine Ziege schlachtete, schnitt er Stücke davon ab und verteilte sie an Freundinnen von Khadija. Sagte zu ihm, als ob es außer Khadija keine andere Frau auf der Welt gäbe. Und er sagte, sie war so und so. Und er zählte einige Vorzüge seiner ersten Frau Khadija auf. Und ich hatte der Prophet Hassan sagte, und ich hatte meine Kinder von ihr. Nach einer anderen Version, das war Al-Bukhari Muslim, nach einer anderen Version sandte er immer, wenn er eine Ziege schlachtete, Stücke davon an ihre Freundinnen als Geschenk, so viel, dass es für sie reichte. Eine andere Version lautet, wenn er eine Ziege geschlachtet hatte, pflegte er, sallallahu alaihi wasallam, zu sagen, schickt davon an Khadijas Freundinnen. In einer anderen Version berichtete Aisha, sallallahu alaihi wasallam, dass Hala bint Khuwailid, die Schwester von Khadija, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam um Erlaubnis bat, eintreten zu dürfen. Da erinnerte er sich an Khadija und war tief bewegt. Er ging ihr entgegen und rief aus, O Allah, es ist Hala bint Khuwailid. Barakallahu fikum, das belegt natürlich hier, dass man auch gut zu den Freundinnen von seiner Frau sein sollte. Natürlich im islamischen Rahmen, bitte aufpassen. Hier auch in dieser Überlieferung gibt es etwas Schönes, und zwar, dass die Frauen aufeinander eifersüchtig sind. Wie hier Aisha das belegt. Meine Aisha ist die Beste unter den Frauen des Propheten Muhammad sallam, und der Prophet hat sie so geliebt wie keine andere Frau. Aber der Prophet sallam auch liebte Khadija, radhiyallahu anha. Und deshalb hat er immer von Khadija erzählt. Warum? Weil Khadija ihn so unterstützt hat. Die war für ihn die beste Frau, radhiyallahu anha. Die hat alles aufgeopfert für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie hat den Islam angenommen und sie unterstützte und half dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bei der Dawa. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seine Kinder alle von Khadija bekommen, außer Ibrahim von Maria. Das wird alle Kinder waren von Khadija, radhiyallahu anha. Sie war eine kluge Frau, eine reiche Frau und eine Frau, die in dieser Da'wah etwas geleistet hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht vergessen. Eigentlich im Islam, man sollte seine Frau lieben und mehr lieben, wenn diese Frau Allah mehr fürchtet und wenn sie den Islam besser praktiziert. Aber leider, in unserer Zeit heute, die Frauen werden geliebt, nicht weil sie den Islam praktizieren, nein, weil sie vielleicht schön sind oder weil sie das machen, was der Mann nur will. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Eigentlich aber, in der Religion ist total anders. Schaut mal, und jetzt kommt diese Sache Eifersucht. Es gibt zwei Arten von Eifersucht, Barakallahu fikum, sagt Allah. Es gibt eine Eifersucht, die gut ist. Zum Beispiel, eine Frau ist eifersüchtig auf die andere und sie versucht besser zu sein zu ihrem Mann. Sie versucht besser den Islam zu praktizieren. Sie versucht als Vorbild zu sein durch diese Eifersucht. Und die andere Eifersucht ist diese Eifersucht, die trägt dazu bei, dass die Frau vielleicht Haram begeht, dass sie Riba begeht, Namima begeht, dass sie über die andere Frau lügt oder dass sie Gerüchte verbreitet gegen die andere Frau oder dass sie von ihrem Mann verlangt, dass er seine Frau verlässt, nur damit sie ihr Egoismus befriedigt. Und das ist das Schlechte. Und das ist, was natürlich eine muslimische Frau nicht haben darf. Das ist eifersüchtig, okay, kein Problem. Das passiert. Eifersucht ist es kein Problem. Aber diese Eifersucht, die aufbauend ist, die zum besseren Praktizierung der Religion und zu der besseren Praktizierung der Religion führt. Aisha radhiallahu anha sagte, ich habe nicht so viel Eifersucht gehabt bezüglich der anderen Frauen. Außer bei Khadija. Und das nur war, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer von Khadija gut gesprochen hat. Und da hat sie ihm gesagt, ich meine, gäbe es keine Frau außer Khadija? Es gibt andere Frauen. Also es gibt mich auch. Der Prophet hat Aisha geliebt, natürlich. Und die anderen Frauen auch. Und er war gerecht, sallallahu alaihi wasallam. Aber Gefühle, Herz, ich meine, er kann das nicht, er kann nicht alle gleich lieben. Und das ist normal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, natürlich, als er gefragt worden ist, wen magst du von den Frauen am meisten, der hat gesagt, Aisha. Dann hat er gesagt, von den Männern, der hat gesagt, ihr Vater. Er liebt Abu Bakr am meisten und er liebt Aisha am meisten. Aber hier wird auch von Khadija gesprochen. Natürlich, das ist klar, zur Zeit von Khadija hat er Khadija am meisten geliebt. Übrigens, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keine andere Frau mit Khadija geheiratet. War die einzige. Später, nachdem sie gestorben ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mehrere Frauen geheiratet. Aber bei Khadija war die nur die einzige. Und natürlich, wenn man ihre Eigenschaften lernt und sage ich jetzt liest, wie Khadija war, natürlich wird man großen Respekt erweisen. Weil diese Frau etwas geleistet hat, was eigentlich die Frauen nicht leisten können. Auf jeden Fall, damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam das bestätigt, dass er diese Erinnerung an sie nicht verloren hat, als er etwas geschlachtet hat, dann hat er Fleisch an ihre Freundinnen geschickt, nur wegen ihr, weil Khadija diese Freundinnen gemocht hat. Es gab damals das Wort Freund und Freundin. Aber heute, wer ist dein Freund? Ich möchte Allah uns fragen. Und als die Schwester von Khadija kam, der Prophet hat sich erinnert an Khadija. Und er war natürlich berührt, sallallahu alaihi wasallam, weil er von, sozusagen die Stimme von der Schwester von Khadija von Hala war wie die Stimme von Khadija und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich erinnert. Natürlich jetzt hier unsere Frauen in dieser Zeit, wenn der Mann kommt und der sagt ihr, ja, zum Beispiel ein Mann hat eine Frau geheiratet, die ist gestorben und er hat eine neue geheiratet, und er sagt, ja, meine Frau, die gestorben ist, die war so und so und so. Die andere vielleicht macht ihm ein Problem, der schläft drei Tage zu Hause nicht mehr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so sagen. Wenn er nicht geschlagen wird, auch wenn wir brauchen, möge Allah subhanahu wa ta'ala so sagen. So, barakallahu fikum, man sollte das verstehen hier. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat damit gemeint, sie war eine Frau, die ihm geholfen hat. Der hat von ihr die Kinder gehabt. Der hat mit ihr gelebt. Der kann das nicht einfach vergessen. Und so sollte ein Mann, der Wert von den anderen Menschen kennt, sollte so sein, sollte treu sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war der Beste, der treu ist, sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qal, kharajtu ma'a Jarir ibn Abdullah al-Bajli, radiyallahu anhu, fi safar, fakana yakhdumuni, fakultu lahu la taf'al, faqala inni qad ra'aytu al-ansara, تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته إلا خدمته. فإكرام إكرام أصحاب الرجل إكرام للرجل، واحترامهم احترام له. ولذلك بارك الله فيكم، لما كان جرير رضوان الله عليه يخدم أنس هو إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنصار كانوا يكرمون النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بارك الله فيكم من باب سداد المعروف وإعطاء أهل المعروف حقهم. طبعا هذا في زماننا قليل، نسأل الله العافية والسلامة. بس ليت سفويته بارك الله فيكم، أنس بن مالك رضوان الله عليه اتسلته أين سكينجش من جرير بن عبد الله البجلي أف أين رايزة während der Reise bediente mich dieser fortwährend, obwohl er älter war als ich. So sagte ich zu ihm, bitte tu das nicht. Er entgegnete, ich sah die Ansar mit einer solchen Demut dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bedienen, dass ich schwur, immer wenn ich in der Gesellschaft eines von ihnen wäre, ihm dienen zu wollen. Das Hadith bei Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum, das geht darum, wenn du gut bist zu den Freunden von deinem Freund, dann ist das Respekt für deinen Freund. Und die Ansar, die Leute von Medina, die haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam so gut behandelt, dass Jarir ibn Abdullah al-Bajli schwor, dass er jedem von Ansar bedienen wird, weil sie das mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht haben, als natürlich Liebe zum Propheten und weil diese Leute gut zu dem Propheten waren. Und das ist eine Barakallahu fikum, das ist eine Eigenschaft, die nicht leicht zu erreichen ist. Ich bin zu dir gut, ich muss zu dir gut sein, aber weil du gut bist zu meinem Freund oder zu meinem Vater oder zu meinen Verwandten oder zu einem Gelehrten und so weiter, dann bin ich gut zu dir. Doppelt machst du das. Einmal, du erweist hier deinen Vater und deine Familie und deinen Verwandten Respekt, und dann auch machst du deine religiöse Pflicht, indem du gut zu den Leuten bist. Und das hat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu gemacht. Anas war, ich meine, er war ein junger Mann. Und der andere ist einer von Sahaba, die Älteren sind. Und überlegt euch, ja, die gehen auf Reise und der Ältere macht für den Jüngeren alles. Er gibt ihm Essen. Anas schämte sich. Er hat mir gesagt, du bist älter, wieso machst du? Er hat gesagt, ich habe die Ansar gesehen. Die waren so gut zum Propheten, dass ich schwor, mit jedem von ihnen so zu sein, als sozusagen als gute Erwiderung für das, was sie mit dem Propheten zu äußern gemacht haben. Und das ist der Beweis hier, dass man, wenn man gut ist, Barakallahu fikum, das heißt, dass man Tugend ist, auch zu den Freunden der Familie und zu Freunden von Freunden und so weiter. والله تعالى على وعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا. بارك الله فيكم جميعا. Schwestern im Internet, wir können nicht mehr 20 Uhr exakt anfangen, weil Salat al-Isha bei uns ungefähr 20 Uhr ist. Deshalb dann haben wir so eine Viertelstunde. Es gibt noch zwei Wochen, بارك الله فيكم. Dann wird die Zeit umgestellt und sowieso Unterrichtszeit wird auch umgestellt. Deshalb zeigen wir Geduld diese zwei Wochen, Barakallahu fikum. Es kann sein, dass wir eine Viertelstunde oder 20 Minuten später anfangen, dass wir um 20 Uhr, 20 wie heute, wir haben ungefähr 20 Uhr 20 angefangen. Und ich denke, Barakallahu fikum, 37, 38 Minuten, die sind nicht viel. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch nehmen. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salima kathira. Subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.